Hallo, hier ist Janni Gerd, ihr hört das Wölferadio. Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Still Gruppe 2, not in the complete defense. Hallo liebe Freunde des VfL Wolfsburg, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Wölferradio. Ja, 2-2 in Berlin, in Unterzahl noch einen Punkt geholt, aller Ehren wert, werden wir drüber sprechen. Aber vor allen Dingen auch über den Gesundheitszustand von Marin Pongracic nach seiner Corona-Geschichte. Ja, hätte er überhaupt spielen dürfen? Wir haben mal versucht, ein bisschen aufzuarbeiten hier. Und dann rede ich noch mit Holger Schrapel, er ist Journalist aus Leipzig, hat eine Dauerkarte für RB und natürlich reden wir über das Spiel gegen Leipzig. Das war wichtig. Und jetzt hat Wout Weghorst die Möglichkeit, hier in Unterzahl den Rückstand zu egalisieren und zum 2-2 auszugleichen. Der Ball liegt schon auf dem Elfmeterpunkt. Ittrich pfeift an, schickt die Spieler nochmal weg und Wout atmet nochmal tief durch. Komm Wout, mach ihn rein, komm. Dann haben wir hier das Unentschieden. Wout läuft an, schießt und drin ist er. 2-2 und Torschütze ist unsere Nummer 9. Weghorst, und das ist ganz, ganz stark. Das ist ganz, ganz stark vom VfL Wolfsburg, die hier nicht aufgesteckt haben. Wunderbares Comeback in Unterzahl nach der roten Karte gegen Maximilian Arnold. Tolle Mannschaftsleistung, dran geblieben. Sich jetzt die Chance erarbeitet von Josep Brekalo, die dann zum Strafstoß, zum Handelfmeter geführt hat. Und Wout Weghorst ganz sicher macht da die Butze rein. Sein 10. Saisontor, linke untere Ecke. Der Torwart Luther hat das richtige Eck geahnt, aber ist zu spät dran und dann schlägt die Kugel links unten ein und es steht 2-2. War super Situation, ne? Gerade noch angekündigt und dann kommt der Wout-Torjubel direkt zum 2-2. Da habe ich mich ein bisschen drauf gefreut, möchte ich gerne sagen. Jetzt. Wout behält die Nerven und wir nehmen einen Punkt mit aus Berlin. So hat es geklungen bei Wölferadio Arena Live. Zusammen mit meinem Kollegen Tim Schulze haben wir wieder aus dem Fansaal kommentieren können. Das Spiel der Wölfe, ja, wegen Corona natürlich auch weiterhin ohne Zuschauer und ohne Wölferadio Arena Live im Stadion zumindest. Aber wir halten euch da natürlich trotzdem auf dem Laufenden und ihr haltet uns hoffentlich auch die Stange, wenn wir da auch aus dem Fansaal die Sachen da kommentieren. Ja, was nehmen wir mit? Außerdem einen Punkt. Ja, ich denke mal, eine richtig gute Mannschaftsleistung im Sinne von, da ist einer gerannt für den anderen. Also das ist ja das, was wir eigentlich auch haben wollen, was wir sehen wollen von Seiten des VfL, von Seiten der Mannschaft, dass sie auch als selbige auftritt. Und das ist ein Paradebeispiel gewesen gegen Union Berlin nach der unglücklichen roten Karte gegen Maximilian Arnold, dass da die Mannschaft an einem Strang gezogen hat. Ja, zur roten Karte will ich gar nicht großartig was sagen, weil wenn er es pfeift, muss das wahrscheinlich auch geben. Maximilian hat sich da ja sehr diplomatisch geäußert, wobei man natürlich auch sagen muss, der Berliner Stürmer da, ja, also sinkt da natürlich dahin. Also er spürt eine Berührung an der Schulter wahrscheinlich oder oben am Oberkörper und ja, dann lässt er sich sofort fallen oder geht runter, obwohl er da allein aufs Tor zulaufen könnte. Ich mag sowas nicht. Also ich sag's ganz ehrlich, ich mag sowas nicht, wenn sowas passiert, weil das Ziel eines jeden Stürmers muss ja sein, dann ein Tor zu machen, meiner Meinung nach. Also es war nicht so eine klare Notbremse, wie ich sie schon gesehen habe. Wenn er es pfeift, dann muss er dann logischerweise auch rot geben. Aber wie gesagt, so viel wollte ich da gar nicht zu sagen, sondern eher das Positive hervorheben, denn der VfL hat das gemacht, ja, was nicht viele Mannschaften machen da in der alten Försterei, nämlich richtig gegenhalten. Also das hat man schon gesehen. Also die haben sich da nichts geschenkt, gab ja dahinter auch noch diesen kleinen Disput zwischen Wout Weghorst und Max Kruse. Also wenn sich irgendeiner in Richtung Wolfsburg nicht mehr äußern sollte, dann ist es wahrscheinlich Max Kruse nach den Leistungen, die er hier gezeigt hat und den ganzen Eskapaden, die da über ihn rausgekommen sind. Also da würde ich auch eher mal die Klappe halten. Und Wout hat aus meiner Sicht nichts Ehrenrühriges gesagt, außer dass er lieber schön Fußball spielt. Wobei ich ehrlich sagen muss, so schlecht war das gar nicht. Also auch vom Fußballerischen, vom Spielerischen her. Aber er meinte natürlich auch die Spielweise des Gegners, die ja so agieren, wie man es erwarten konnte. Die sind griffig, die sind laufstark. Die haben einen ganz klaren Plan vom Spiel. Und das ist nicht selbstverständlich, da einen Punkt mitzunehmen. Insofern da auch nochmal Chapeau an den VfL, dass man da die Berliner hat ja, so genommen, wie man es erwarten konnte. Zweikampfstark, laufstark, da hat man gegengehalten und ja, letztendlich aus meiner Sicht dann auch verdient den Punkt mitgenommen. Lässt sich ganz gut an einer Statistik festmachen. Der VfL Wolfsburg ist nämlich mit 52% Ballbesitz rausgegangen. Also trotz fast einer Halbzeit Unterzahl hat man mehr den Ball gehabt als der Gegner im gesamten Spiel. Und das ist schon mal bemerkenswert, finde ich jedenfalls, und zeigt so ein bisschen, und ich glaube, da will Wout oder wollte Wout auch so ein bisschen drauf hinaus, dass die Berliner wenig mit dem Ball anfangen können, will ich jetzt nicht sagen, aber anfangen wollten. Also die sind ja auch in der ersten Halbzeit aufgetreten wie ein Auswärtsteam, deswegen der VfL deutlich feldüberlegen, deutlich mehr Spielanteile gehabt und dann auch folgerichtig in Führung gegangen aus meiner Sicht. Das war eine ganz, ganz tolle Standardsituation, ganz, ganz tolle Ecke. Wir haben da oft gemeckert in der Vergangenheit, dass da nichts bei rumkommt beim Thema Ecken oder auch bei Standards, insbesondere wenn sie Maximilian Arnold tritt, aber das hat sich geändert. Also der Junge hat geübt, möchte ich mal sagen. Und ja, macht dann eine super, super Ecke. Variante will ich jetzt nicht mal sagen, weil die war eigentlich nur perfekt reingeschlagen. Und genau da steigt dann das Kopfballmonster hoch. Und das hören wir uns auch nochmal an bei Wölfe Radio Arena Live, wie das geklungen hat. Die Ecke kommt rein, die folgende Ecke in die Mitte. Da ist Renato Steffen! Da ist er drin, unser Kopfballmonster! Renato Steffen! Nach einer Standardsituation machen wir hier das 1:0. Tolle Flanke da, tolle Ecke, wollte ich sagen. Und dann steigt er hoch, Renato Steffen. Ja, man sieht es ihm nicht an, dem kleinen Schweizer, dass der so eine Power hat in der Luft. Maximilian Arnold bringt den Ball ja fast auf den Elfmeterpunkt. Schulmäßiger Kopfball. Und dann macht er einen Aufsetzer, der Renato Steffen mit der Kugel, schulmäßiger Ball an den rechten Pfosten und ja, Lute ist zwar dran mit den Fingerspitzen, aber kann den Ball nicht, oder das nicht mehr verhindern, dass der Ball unten rechts einschlägt und es steht 1:0. Ja, Lute war noch dran, diesmal aber ja, war er machtlos im Gegensatz zu der Chance vorher. Direkt Arnold das Ding ausgenutzt, vielleicht noch so ein bisschen die Unsicherheit der Abwehr, die haben sich da auch so ein bisschen gegenseitig über den Haufen gelaufen, hatte man das Gefühl, und ja, zum Glück für die Wölfe ist der Gegenspieler da nicht hochgesprungen, sodass Steffen sich da in die Höhe drehen könnte schon. Also das war ein überragendes Tor für die Wölfe, was absolut ihnen hoffentlich jetzt ein bisschen Auftrieb gibt. Ja, und gab es aus meiner Sicht den Auftrieb, denn der VfL hat danach auch aufs zweite Tor gespielt. Wollen wir nicht vergessen, dass man ja eigentlich schon hätte 1:0 zurückliegen müssen bei dem Klops, den sich Kuhn Castells da am Anfang geleistet hat. Also puh, dass der Bäcker oder wie er hieß da, ja, mal kurz das falsche Brötchen gebacken hat, nämlich den Fuß komisch eingestellt hatte und dem nicht aus, ich sag mal, bitte aus 15 Meter im leeren Tor unterbringen, dann muss doch, also Entschuldigung, da wäre ich als Berlin-Fan aber ein bisschen verrückt geworden, sagen wir es mal so. Haben sich ja hinterher auch noch beschwert, dass sie ein Tor nicht bekommen haben nach dieser direkt verwandelten Ecke. Ja, auch wenn es regeltechnisch nicht mehr so ist, dass der Torwart da besonders geschützt ist im 5-Meter-Raum, aber er sperrt ihn ja weg. Also er drückt ihn, hält den Hintern raus, so, also schiebt ihn da schon mit ins Tor, würde ich sagen, also unseren Torwart. Und trotzdem, ja, kann man natürlich da ein Stück weit auch hadern und sagen, ja, hätte auch reingehen können. Also da muss ich, also so erwarte ich es letztendlich auch von dem Torwart, dass er da hingeht und ja, mal zeigt, wer der Chef ist da kurz vorm Kasten. Das hat mich ein bisschen, ja, erstaunt, sagen wir es mal so. Kuhn Castells sonst ja immer ein ganz sicherer Rückhalt, einer der besten Spieler, die wir da haben. Und ja, aber da zweimal nicht auf dem Posten gewesen. Anyway, wie man so schön sagt, auf Neudeutsch, ist ja nichts passiert. Einmal zurückgenommen worden, das Tor. Und dann auch, ja, wie gesagt, einmal der Fehlschuss von den Berlinern in der ersten Halbzeit. Aber wie gesagt, nach dem 1:0, da ist man ja sehr gut ins Spiel gekommen. Man hat weitergespielt. Also das ist ja auch etwas, wo man dem VfL jetzt in der Vergangenheit immer mal auch vorgehalten hat, dann so in den Verwaltungsmodus zu schalten. Das war diesmal überhaupt nicht der Fall. Man hatte eher das Gefühl, man geht da auf das Zweite. Und wenn Yannick Gerhardt in diesem Leben nochmal ein Torjäger wird, dann ja, kommt auch noch ein bisschen mehr raus, was da in der ersten Halbzeit angeboten wurde. Insofern sehr, sehr, sehr, sehr gute Leistung. Ja, und dann, ich will nicht sagen wie aus dem Nichts, aber das war schon so ein Ding. Und da kommen wir jetzt dann gleich zum Thema, was ich auf alle Fälle auch heute besprechen wollte, nämlich das Thema Marin Pongracic. Dieser Fehlpass hinten raus aus der Abwehr, danach der Ballverlust. Ja, ich weiß nicht, Mitschlager, von Schlager, Umschlager herum, sagen wir es mal so. Also der Pass war schon schlecht. Dann verhält sich Xaver aus meiner Sicht auch nicht richtig in dem Zusammenhang, nämlich gibt die Möglichkeit, dem Gegner da an den Ball zu kommen. zieht auch nicht das Foul, was ja theoretisch auch möglich gewesen wäre. Wenn der so einer auf der Pelle liegt, dann gehst du vielleicht mal, fällst du vielleicht mal, vielleicht pfeift der Schiri das dann auch. Insofern hätte man das besser lösen können, sagen wir es mal so. Aber dann ging es halt ruckzuck. Jay Brooks geht auch nicht richtig hin, kommt dann nicht in den Zweikampf und dann donnert er das Ding natürlich dann sehr, sehr schön in den Winkel rein, da keine Chance für Castells. Aber trotzdem, diese Szene, die hat mir dann doch sehr zu denken gegeben, insbesondere was danach war. Also Marin Pongracic, sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, nicht richtig auf dem Posten. Also man hat ihm am Gesicht angesehen, dass der sich nicht wohlfühlt. Ne, da war viel Gemecker dabei, da war sehr viel Hadern dabei, da war sehr viel, ja, sehr aufgerissene Augen häufig mit dabei und natürlich dann auch diese Kurzatmigkeit, die man da ja auch dann sehen konnte und folgerichtig zur Halbzeit draußen geblieben. Aber die Frage, die man sich stellen kann und die sich auch aus meiner Sicht Oliver Glasner stellen lassen muss, ist, warum hat er den Spieler überhaupt eingesetzt? Weil offensichtlich war das bekannt, dass Marin Pongracic nicht bei 100% ist. Und ich bin ja mal gerne einer, der, ich sag mal, auf das Gesamte guckt. Also ich kann das nicht beurteilen. Also was, wenn die Ärzte sagen, der kann spielen, der Trainer sagt, ich bin davon überzeugt, das ist mein Mann, der soll spielen. Wie Trainingsleistungen kann ich auch alles, bin ich nicht dabei, weiß ich alles nicht. Ich kann aber beurteilen, wie das wirkt. Und das Erste ist, oder Punkt 1 ist, wenn ich so einen Spieler einsetze wie Marin Pongracic, wo ich weiß, dass der nicht fit ist, nehme ich mir sämtliche Argumentation als Trainer, dass ich nur fitte Spieler aufstelle. Also das ist ja eigentlich immer die Standardantwort, nach dem Motto, wer nicht fit ist, ist nicht im Kader und kann auch nicht spielen. Jetzt ist hier die Ausnahme gemacht worden für Marin Pongracic. Das Zweite ist, dass du das machen kannst, aus meiner Sicht, wenn es gar keine andere Alternative gibt. Wenn du nur einen Spieler hast für diese Position und der muss spielen, alle anderen, das geht halt nicht, ja, dann kann ich das vielleicht noch ein Stück weit nachvollziehen. Aber du hast ja gleich drei Alternativen für die Position. Ein Jeffrey Bruma, gelernter Innenverteidiger, hat vor Weihnachten schon bewiesen, er kann in solchen Spielen ins Wasser geschmissen werden, auch ohne Spielpraxis, macht er einigermaßen solide. Dann hast du mit Tim Siersleben ein Talent, der sagt sich auch, ja gut, also jetzt mache ich hier die ganze Zeit mit und reiß mir den Allerwertesten auf und dann sind alle irgendwie krank verletzt, wie Lacroix und Pongracic angeschlagen und trotzdem kriege ich keine Chance. Was ist das für eine Perspektive für einen jungen Spieler? Und dann noch als Drittes, du kennst ja noch Joshua Gilavogui, was ja auch passiert ist in der zweiten Halbzeit, da auch noch einsetzen. Der ist ja auch noch Kapitän und kann diese Position auch spielen. Und selbst den lässt du lieber auf der Bank, obwohl man, wie man in der zweiten Halbzeit gesehen hat, da durchaus, also es war jetzt ja keine Verschlechterung, in Anführungsstrichen, im Gegenteil. Josh hat sehr viele Zweikämpfe gewonnen, war da sehr, sehr gut unterwegs. Man kann da auch dann vielleicht auch nochmal auf die Spieldaten dann nochmal drauf gucken, insbesondere dann in der zweiten Halbzeit mit Joshua Gilavogui, der da unterwegs gewesen ist und 50% Zweikampfquote und 82% Passquote erzielt hat in der Zeit, wo er auf dem Platz stand. Also das ist schon in Ordnung, möchte ich mal sagen. Also eine solide Leistung da von Joshua Gilavogui auf, Anführungsstrichen, ungewohnter Position. Interessant ist, Marin Pongracic hat, dann sieht man, wie wir die Zahlen da einen so in die Irre führen können, 92% Passquote, ja, aber den einen hat er nicht an Land gebracht, beziehungsweise dann zum Gegner gespielt, und auch 57% Zweikampfquote. Also der war eigentlich von den Zahlen her nicht schlecht im Spiel. Trotzdem, ein Gefühl bleibt, dass das nicht ganz sein Ding gewesen ist. Ja, also das, da täuscht das ein Stückchen weit auch, was dann die Zahlen aussagen. Interessant, das hier an dieser Stelle dann auch mal dann zu Protokoll gegeben. Aber es gibt noch eine dritte Dimension, nämlich natürlich die Gesundheit des Spielers. Die, ja, was normalerweise an Nummer 1 kommt. Marcel Schäfer hat gesagt, wir gehen mit der ganzen Corona-Problematik sehr sensibel um und da gucken wir auch noch drauf und so. Aber natürlich weiß auch keiner, was da jetzt der richtige Weg ist. Wenn die Ärzte sagen, ja, der kann spielen, ja, warum soll er dann auch nicht spielen? Ne? Aber wenn man dann auch weiß, also richtig ist er nicht richtig fit oder so, dann sollte man vielleicht auch eher darauf verzichten. Weil das, was das auch am Ende dann bedeutet, ja, Stichwort Spätfolgen und so weiter, das können wir ja alles noch gar nicht abschätzen. Insofern wäre es noch wichtiger, da so einem Spieler ja dann vielleicht doch auch die Pause zu geben, wie man es ja offensichtlich bei Lacroix dann auch gemacht hat, auch wenn es natürlich in dem Fall jetzt schwerfällt, aber du hast ja drei Alternativen. Insofern könnt ihr gerne dann auch mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr die Entscheidung gefunden habt und ob sowas eigentlich, ja, ich will nicht sagen, unterbunden werden sollte oder ob man künftig da solche Sachen vielleicht noch sensibler und noch vorsichtiger handhabt, insbesondere bei einem Spieler, der so eine Krankheitsgeschichte hat. Marin Pongracic, ja, pfeifersches Drüsenfieber auch noch gehabt. Wer weiß, was das noch für eine Rolle spielt. Bin da ja auch kein Arzt, aber so ganz, ja, ganz sauber hört sich das alles nicht an. Und das ist jedenfalls nicht so positiv, wie man es vielleicht sich wünscht für den Spieler, dass er da möglichst schnell wieder auf dem Platz steht. In dem Fall hat man ihm wahrscheinlich da keinen Gefallen getan. Im Blickpunkt. Und die personelle Situation, da lohnt sich nochmal ein gesonderter Blick drauf. Ja, erstmal das, was ja die Spatzen von den Dächern gepfiffen haben, sagen wir es mal so. Nämlich Felix Klaus ist ja bei Fortuna Düsseldorf gelandet, hat den Medizincheck offensichtlich bestanden. Mach's gut, Felix. Und ja, viel Erfolg dann am Rhein in meiner alten Heimat, möchte ich mal so sagen. Und ja, wird es wohl ein Leihgeschäft geben mit einer Kaufoption etc. Das werden wir dann mal auch beobachten und verfolgen, wie du dich da machst, dann in Düsseldorf. Ansonsten ist ja noch ein bisschen unbeständig, möchte ich mal sagen, was da in dieser Woche passiert beim VfL Wolfsburg. Insbesondere, wer dann noch fit sein wird zum Spiel gegen Leipzig. Also Brekalo angeschlagen. Da müssen wir mal schauen, ob dann ja die entsprechende Alternative auch da ist, weil Brekalo und Steffen ja eigentlich immer gesetzt gewesen sind. Jetzt hat man zwei Außenspieler noch abgegeben mit Marmoush und mit Klaus. Also nicht, dass wir da noch da zu dünn aufgestellt sind, weil scheint ja nicht so zu sein, dass sich noch was tut auf dem Transfermarkt, also dass wir nochmal verpflichtend tätig werden. Mal gucken. Aber ansonsten, auch da gibt es noch Fragezeichen. Wenn ich Maxence Lacroix denke, könnte Comeback feiern, aber natürlich auch durch die Corona-Geschichte noch angeschlagen. Pongracic, Roussillon ja auch ein Patient, der wahrscheinlich es nicht packen wird in den Kader. Also Paulo Ottavio dann hinten wieder, der auch nicht vollständig mittrainieren konnte. Also da ist noch eine Menge Fragezeichen letztendlich, was dann am Samstag auflaufen wird oder wer da auflaufen wird für den VfL. Und insbesondere gilt es ja auch noch, Maximilian Arnold zu ersetzen. Da bin ich auch mal gespannt, wie das gegen die Leipziger dann gelöst wird von Oliver Glasner. Letztendlich haben wir ja eigentlich ein Überangebot da im zentralen Mittelfeld. Zieht er da jetzt Gilavogie hin als ja zweikampfstarken Spieler oder bleibst du doch dann drinnen mit Yannick Gerhardt? Machst du sozusagen mit ihm weiter auf der 10? Ist ganz spannend, weil theoretisch Admir Mehmedi, Maximilian Philipp ja, glaube ich, auch wieder so weit zur Verfügung stehen. Also das wird nochmal sehr interessant. Also mein Gefühl sagt mir, dass er mit Gilavogie, hängt davon ab, ob Lacroix fit wird, aber dass er da mit Gilavogie im zentralen Mittelfeld und weiterhin Gerhardt auf der 10 spielen wird, mit Schlager und mit Gilavogie im zentralen Mittelfeld. Ja, und dann werden wir mal schauen, wer da sonst noch aufläuft für den VfL. Das Einzige, wo ich mir sicher sein werde, ist, dass Wout Weghorst, wenn er gesund ist, vorne in der Sturmspitze spielen wird. Da, glaube ich, geht auch nach wie vor kein Weg dran vorbei. Egal, was auch Max Kruse von ihm halten mag. Kurzpassspiel. Kuriose Szene neulich in der Premier League. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ralf Hasenhüttl ist ja der Trainer und hat mit seiner Truppe gegen Liverpool gewonnen. Und das fand er wohl so bewegend, dass er da auf die Knie gegangen ist und geheult hat. Also, dass ihm da die Tränen kamen, sagen wir es mal so. Da gab es auch durchaus ein paar kritische Stimmen. Dafür war das Spiel angeblich wohl nicht wichtig genug, aber die haben wohl da letztes Jahr ordentlich auf den Sack gekriegt gegen Liverpool. Also ein Stück weit kann man das auch verstehen, obwohl ich sagen muss, also wenn ein Trainer wegen der Leistung seiner Mannschaft weinend auf die Knie fällt, dann ist der doch in der Regel Trainer bei Schalke 04. Heiße Nummer da in West Ham beim Premier League Club West Ham United. Da sitzt jetzt Eve Worley im Vorstand. Sie ist da jetzt Direktorin. Das Besondere, die Eve, ja jetzt nicht mehr, jetzt ist sie 55, aber früher hat die mal Pornos gedreht. Ist Pornoschauspielerin und ja seit Jahren mit dem Clubbesitzer da zusammen. Der ist mal schlanke 20 Jahre älter, aber egal. Ja, vielleicht geht's dann auch in Deutschland bald hoch her, wenn sich Sportvereine Pornodarsteller in ihren Vorstand holen. Warte ich schon auf die Bildschlagzeile über den FC St. Pauli. Was geht da mit Gina Wild? Ex-Nationalspieler Mesut Özil hat einen Brief bekommen von DFB-Präsident Fritz Keller. Soll ganz nett gewesen sein, geht so um Özils Abschied aus der Nationalmannschaft und ja, vielleicht könnte man sich ja doch irgendwie wieder vertragen. Das war ja alles sehr, sehr unschön, was da damals abgelaufen ist. Ja, Özil hat, soweit ich weiß, noch nicht geantwortet. Angeblich wartet Mesut Özil auf ein Go aus der Türkei, nämlich dass Erdogan erlaubt, dass Mesut Özil Fritz Keller ausnahmsweise mal mit Herr Präsident anspricht. Kombinationsspiel. Und das Kombinationsspiel im Wölferadio spiele ich wieder mit meinem Experten hier im Wölferadio für RB Leipzig. Und das ist der Leipziger Journalist und Dauerkarteninhaber bei RB. Er würde ins Stadion gehen, gäbe es nicht Corona. Aber ansonsten ist er da mit dem Herzen dabei. Und das ist Holger Schrappel. Hallo Holger. Hallo. Ja Mensch, 1-3 im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund. Überraschend für dich, dass das so ausgegangen ist? Oder es gab ja doch unterschiedliche Halbzeiten, wie man so gehört hat. Ja, überraschend ist das schon gewesen, weil wir natürlich diesen Lauf hatten und Borussia Dortmund nach dem Trainerwechsel durchaus angreifbar schien. Aber die haben halt dieses Tier da vorne drin und den Sancho dazu. Und das ist natürlich eine geile Kombination. Und wir hatten in der Abwehr nicht so den Tag, ja, verdient gewonnen für Dortmund, leider. Jetzt ist es ja so, dass da zusätzlich, so war zu lesen, dann noch angestachelt wurde, Julian Nagelsmann dann noch einen taktischen Fehler gemacht, indem er gesagt hat, er hat die Punkte da eingepreist. Ja. Das kann ja nicht ernst gewesen sein, aber trotzdem scheint es ein Motivationsfaktor gewesen zu sein. Ja, das war, also jetzt im Nachhinein ist vollkommen irre, was er da gemacht hat. Aber als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, ja, na klar, ist ja auch vollkommen logisch, dass wir das einplanen, weil wir sind ja viel besser. Aber die sind halt auch, Dortmund ist halt auch ein bisschen gut. Die haben den, also der Terzic ist vielleicht gar nicht so schlecht, auch wenn man noch nicht so viel von dem weiß. Und er hat dann uns in der zweiten Halbzeit irgendwie ausgekniffelt, was man erstmal hinkriegen muss bei einem Nagelsmann. Ausgekniffelt oder ist es so wie es auch zu lesen stand, dass Nagelsmann so ein bisschen dem Pep-Fieber verfallen ist, nämlich im Sinne von, ich bringe ein funktionierendes System mit irgendwelchen Umstellungen durcheinander? Nö, sehe ich eigentlich nicht so. Es ist einfach wirklich die individuelle Klasse, die sich da durchgesetzt hat und wir sind aufgrund der hohen Verletztenzahlen aktuell ziemlich ausgelutscht, unsere Leute. So Upamecano ist dann zum Beispiel an sich ein Riesenkicker und der spielt seit ein paar Wochen eigentlich nicht mehr gut. Und auch insgesamt ist die Erschöpfung da, eben weil wir eigentlich einen guten Kader haben. Aber wenn eben so eben ganz viele Leute fehlen, dauerhaft bei diesem Programm, dann reicht es dann eben mal in der zweiten Halbzeit nicht. Und das ist einfach ein Konzentrationsproblem gewesen. Und dann halt wirklich der Red Bull Salzburg-Stürmer Erling Braut Haaland, der hat uns das Genick gebrochen. Ja, das ist ja ganz witzig. Wollen wir gar nicht weiter großartig drauf eingehen, dass ihr den Spieler ausnahmsweise aus Salzburg mal nicht gekriegt habt. Ja, wirklich. Alle sagen immer, wir haben da, das ist ja alles Unrecht und wir können ja jeden Spieler als Salzburg bekommen. Da sage ich immer, ja, schön wär's. Genau. Gut, in dem Fall hat es dann mal nicht geklappt. Aber was mich noch mal viel mehr interessieren würde bei euch, das klingt immer alles so selbstverständlich und zwangsläufig, insbesondere was so das Thema Meisterschaft oder da jetzt oben die Bayern angreifen und so weiter angeht. Also das ist, also ich weiß nicht, klär mich mal auf, bei euch im Umfeld oder im Verein, wie realistisch ist das? Also klar, ihr wart jetzt ein paar Mal auch Tabellenführer, ihr habt da auch, ja ich sag mal, die Bayern öfter mal gefordert in dem Zusammenhang. Aber ist das Thema Meisterschaft in Leipzig tatsächlich Thema? Also Corona-bedingt kann ich da eigentlich nur für mich sprechen und meine Bubble, die natürlich auch aus RB Leipzig-Fans zum Teil besteht. Aber dieses Erlebnis, wo man früher im Stadion darüber geredet hat und so, das ist jetzt schon eine Weile weg. Aber also wenn es jemals ein Jahr gegeben hat, wo ein anderer als Bayern Meister werden kann, dann ist es ja wohl dieses Jahr. Und deshalb, legt es doch darauf an. Immer so drauf, ja. Also ich meine, ich halte sowieso nicht so viel davon, jetzt zu sagen, ah, wir wollen Meister werden. Ich will einfach jedes Spiel gewinnen. So, jetzt, na, das nächste Spiel kommt, wollen wir gewinnen. Nächstes Spiel kommt, wollen wir auch gewinnen. Dann wirst du automatisch Meister. Fakt ist, dass es durchaus den Anschein macht, dass da ganz, ganz viele Teams, gerade auch ich sag mal so diese Oberdrittelklassifizierung, ich sag mal so die Mannschaften, die da oben in den letzten Jahren sich eingenistet haben, das war immer so ein bisschen in Stein gemeißelt. Das ist jetzt so ein bisschen aufgeweicht, also nicht nur durch Union Berlin, aber auch so, dass wir da so ein bisschen mit rummischen und dass Dortmund ein Stück weit dann auch geschwächelt hat, insbesondere unter Favre. Wie wirst du denn das Leistungsgefüge da oben einschätzen und insbesondere dann auch dann von RB? Na, um mich mal im Nagelsmannschen Überschätzungsmodus einzufinden, wenn wir einen geilen Stürmer hätten, wenn wir, was weiß ich, den Wout Weghorst hätten, dann wären wir mit 10 Punkten Abstand Erster. Ohne Scheiß. Wir sind super. Warum kauft er denn dann nicht einen? Ja, genau. Nee, ich dachte, ihr seid ja nicht RB Wolfsburg. Okay. Wir haben eine wirklich super geile Mannschaft. Wir spielen einen super geilen Fußball. Und wenn wir nicht so eine scheiß vielen Verletzten hätten und wenn wir einen guten Stürmer hätten, dann wäre das alles noch viel krasser. Wir spielen, außer jetzt gegen Dortmund, wirklich uns meistens super viele Chancen raus. Und wir sind einfach super so. Und dann, wie du schon sagst, Bayern ist immer noch super. Ich meine, wir reden vom Tabellenersten. Aber für Bayern-Verhältnisse ist das natürlich ausbaufähig. Dortmund, hast du auch gerade gesagt, Gladbach kommt vielleicht mit der Doppelbelastung so in der Form nicht zurecht. Es ist jetzt gerade die Stunde, ganz ernsthaft. Und ich meine, wenn wir Zweiter werden, bin ich auch super happy, aber die Chance ist da. Und das kann man dann auch mal so kommunizieren. Wir können jetzt immer nicht bloß sagen, ja, oh, wir wollen so gerne Zweiter werden oder so. Dann frage ich mal andersrum. Was fehlt euch denn noch jetzt außer einem Stürmer? Weil das kann man ja theoretisch auf dem Transfermarkt beheben. Also nee, ist es dann. Nee, kannst du nicht beheben. Kannst du nicht? Okay. Na, wie denn? Naja, also ist ja jetzt nicht so, dass ihr gar kein Geld hättet. Ist ja auch wohl nicht so, dass keiner da ist, den man nicht kaufen könnte. Ja, also sag mal so. Gerade wegen Corona. Die RB-Fanbase wundert sich natürlich, dass wir uns einen ungarischen Wundermittelstürmer kaufen, dessen Namen ich jetzt nicht ausspreche, weil ich ihn bestimmt auch nicht Mittelstürmer, Mittelfeldspieler. Den ich nicht ausspreche, weil ich ihn bestimmt falsch ausspreche. Den haben wir gekauft für angeblich 20 Millionen. Und da fragt sich da schon der eine oder andere Fan bei uns, wäre das da nicht irgendwie netter, wenn wir mal geguckt hätten, irgendjemanden, der knipst, irgendjemanden, der uns wenigstens irgendwie 15 Tore pro Erstligasaison garantiert oder so. Das wäre doch irgendwie cooler gewesen. Und ernsthaft, und zweitens, das geht hier immer ein bisschen so unter bei uns, aber wir haben schon ganz, ganz schön derbe Verletzungsprobleme. Und da ist mal Kunku ist mal 2-3 Wochen raus wegen Problemen. Und der Leimer ist schon ewig raus. Und Mukiele hat mal gefehlt. Klostermann hat lange gefehlt und so. Das ist schon alles nicht so schön, wenn die alle da wären. Wir ein bisschen besser rotieren könnten, wäre es alles noch schöner. Wer ist denn bei euch dann, jetzt hast du schon mehrfach geklagt, ja, über die verletzten Situationen, wer ist denn bei euch dann sozusagen derjenige, der das alles trägt? Oder gibt es da mehrere? Also mein persönlicher Favorite ist ja auch sozusagen ein bisschen euer Top-Spieler im Moment, Angelino. Den hätte ich gerne. Da beißt sich, glaube ich, gerade City wirklich hart in den Arsch, weil was das für eine Granate ist, unfassbar. Wirklich ein geiler Typ. Ja, der trägt das ganz sicher. Forsberg ist wieder da. Das ist auch cool. Also wirklich, der ist da. Also wirklich seit der zweiten Liga. Und nachdem wir letztes Jahr alle schon den Abgesang erlebt hatten, ist er dieses Jahr wieder da. Und wenn wir im Stadion wären, wir alten RB-Fans, wir würden uns tränenreich in den Arm liegen und uns freuen darüber, dass er wieder so geil ist. Und natürlich Sabi immer da. Und ansonsten sind wir tatsächlich keine Superstar-Mannschaft, sondern wirklich ein krasses Kollektiv, das so von Herrn Nagelsmann mittlerweile eingetrichtert gekriegt hat, ein System, in dem alles wirklich super funktioniert. Was ist denn, um jetzt nochmal die Kurve zurückzuschlagen, von diesem ursprünglichen RB-Fußball, also draufgehen, was das Zeug hält, den Gegner schon, also am besten schon hinterm gegnerischen Tor angreifen sozusagen, und jetzt dem, was Nagelsmann spielen lässt, denn geblieben? Weil wenn ich jetzt mal drauf schaue, allein mal so auf die Zahlen, also ihr seid ja eigentlich eine krasse Ballbesitzmannschaft geworden, also mit 58% Ballbesitz im Schnitt pro Spiel. Ja, das ist schon ordentlich und hat eigentlich, Anführungsstrichen, mit dem, was ihr früher gespielt habt, wenig zu tun. Ja, das kann man nur so unterschreiben. Und das Lustige ist wirklich, dass das Red Bull-Fußball wird eigentlich, also Red Bull-Rangnick-Fußball, der wird zum Beispiel zurzeit in Gladbach gespielt, aber nicht in Leipzig. Gut, das ist ja nicht überraschend, war ja auch der Trainer da. Naja, das vergessen die immer mal so gerne, aber Marco Dose, der kommt aus Salzburg. Marco Dose, sehr schöner Versprecher. Lustig, ja. Und, ja, Tatsache, absolut. Der Spielstil ist ein anderer geworden, aber unser Nagelsmann sagt halt auch, dass unsere Mannschaft dieses Umschaltpressing, Abwehrverhalten noch drauf hat und er das sozusagen als Fundament benutzen konnte, um halt seine Art von Spiel da oben drauf zu oktroyieren. Und guck mal, ne, es sind noch super viele Spiele da und leistungsbestimmt, die halt der Rangnick geholt hat und die bei uns den Unterschied ausmachen. Dann kommen wir mal zum Spiel gegen VfL Wolfsburg am kommenden Samstag. Hat Julian Nagelsmann die Punkte auch schon eingepreist? Sag doch mal bitte ja. Das kann vielleicht dann auch nochmal ein Motivationsspiel geben. Ich glaube, die PK ist noch. Also, das wäre fahrlässig. Ich meine, gegen Bayern, das ist ja auch so ein bisschen immer so ein Prestige-Ding und so weiter. Und gegen Wolfsburg, da ist einfach die harte Kernarbeit wieder gefragt gegen eine Mannschaft, die auch gut in Form ist, sagen wir mal. Und die, wie ich vielleicht schon erwähnte, eben diesen Top-Torjäger hat, den wir nicht haben. Ja, Wout Weghorst auch wieder getroffen gegen Berlin, hat uns da das Unentschieden gesichert in so einem ja sehr, sehr kräftezehrenden Spiel, bei dem Maximilian Arnold von unserer Seite aus nicht dabei sein wird. Ich denke mal, da bist du nicht unglücklich drüber, gehe ich mal von aus. Nö. Also ich glaube schon, dass das auch bei euch so die erste Elf eingespielt und super in Form ist. Und dann natürlich jeder super Stammspieler, der fehlt, dann ein Pluspunkt für den Gegner ist. Das ist schon so. Und ich finde es auch gut, das ist ja dann auch der einzige Sachse, der dann irgendwie auf dem Platz steht, ne? Der Arnold. Ja gut, wo die anderen jetzt alle herkommen, weiß ich jetzt nicht bei euch. Also, also bei uns ist, also im Nachwuchs, na gut, hier Borkowski gibt es noch so einen Nachwuchsler, aber sag mal, achso. Ja, reden wir weiter. Kein Problem. Nee, die Frage ist ja natürlich dann, was erwartest du dann auch für ein Spiel gegen den VfL? Naja, also wir sind schon Favorit. Das ist schon so. Ja, also wir sind immer noch Champions League Teilnehmer. Wir sind ein paar Punkte vor euch. Wir haben immer noch eine super Abwehr. Aber, also wer jetzt gegen euch das nicht ernst nimmt, der ist verloren. Also ihr seid weit über den Verhältnissen vom Vorjahr. Ich glaube auch, das ist so ähnlich. Der Klassen ist ja auch letztes Jahr gekommen. Sozusagen hat man erstmal ein Jahr gebraucht, wo es dann hin und wieder auch mal geruckelt hat. Und das hat dann vielleicht ein bisschen gebraucht und jetzt ist es da und jetzt ist es eingespielt und funktioniert. So würde ich das bei euch sehen. Und deshalb mit meiner Fanbrille auf und den objektiven Umständen sehe ich schon uns im Vorteil. Aber das ist jetzt nicht so, dass wir da gewinnen müssen. Aha. Aber dann verrätst du mir zum Schluss nochmal einen Tipp. Ja, 0-1. Irgendjemand von uns stolpert das dann so, irgendwie rein. So ein klassisches Ding. Ja, ich bin selber mal gespannt. So wie damals als Forsberg, als ich bei euch auch im Stadion war, da hat Forsberg irgendwie so ein Tor geschossen, das weiß ich noch. Sowas in der Art. Vielleicht ist ja wieder Forsberg. Ja, also es wird interessant, weil der VfL ja jetzt mit Dortmund, Union Berlin, jetzt Leipzig und dann nächste Woche Leverkusen, und zwischendurch kommt nochmal Mainz, da ja auch durchaus eine Menge Top-Teams vor der Brust hat und dann wird man auch wissen, wo beim VfL die Reise hingeht. Ja, und wie es aussehen könnte gegen RB Leipzig am kommenden Samstag, das habe ich besprochen mit meinem Experten hier für RB im Wölferadio, das ist der Leipziger Journalist und Dauerkarteninhaber bei RB, Holger Schrapel, und ich danke dir für das Gespräch. Immer gern. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Die Lehrerin zum Eintracht Braunschweig-Fan. Du, Peter, also ganz ehrlich, ich muss dir eine 5- in Französisch geben. Ey, du kannst einfach nicht mehr. Sagt Peter. Gracias. Fan-Infos. Wer sich für E-Sport oder den Kampf an der PlayStation mit FIFA oder auch meinetwegen an der Xbox dann begeistern kann. Für den ist es dann vielleicht auch mal interessant, sich mit den E-Sport-Spielern oder E-Sportlern vom VfL Wolfsburg auseinanderzusetzen. Ne, mit Timox und den beiden Benedikts. Die sind da ja recht erfolgreich unterwegs in dieser, ja, mit dem charmanten Namen Virtual Bundesliga Club Championship, VBLCC. Ach du meine Güte, wer sich das mal ausgedacht hat. Ja, also das kann man verfolgen über die entsprechenden Kanäle, wenn es denn mal jemanden interessiert, auch über den Twitch-Kanal, also das ist dann mal für die jüngeren Zuhörer hier, die werden das sicherlich auch alle schon kennen, dann beim VfL Wolfsburg, da kann man sich dann mal einwählen und sich das dann mal anschauen oder mal reinklicken, wie denn die so unterwegs sind, dann unsere E-Sport-Wölfe. Ein dicker Glückwunsch geht noch aus an Lena Oberdorf von unseren Wölfinnen, die ist Nationalspielerin des Jahres geworden. Ist ja zu Saisonbeginn aus Essen nach Wolfsburg gewechselt. Ganz, ganz großes Talent im deutschen Frauenfußball. Ja, und hat jetzt auch entsprechend die Anerkennung bekommen. Voting-Ergebnis, Fanclub-Nationalmannschaft. Ja, und da ist Oberdorf Nationalspielerin des Jahres geworden. Bei den Männern übrigens Manuel Neuer, wen es interessiert. Aber dicken Glückwunsch, Lena, alles Gute. Und ja, mach weiter so. Und in der kommenden Woche, das als Hinweis in eigener Sache, feiert das Wölferadio 5. Geburtstag. 5 Jahre Wölferadio und gleichzeitig auch noch die 200. Sendung. Ja, und wenn ihr immer schon mal was sagen wolltet, entweder mir oder über die Sendung oder sonstiges, dann schreibt mir oder schickt mir eine Sprachnachricht mit dem, was ihr immer schon mal loswerden wolltet an meine Adresse. Können natürlich auch Glückwünsche sein. Dann, ja, schickt mir die Sprachnachricht an lenny@lennynero.de. Gar kein Problem, da könnt ihr mir dann die Sachen zukommen lassen oder auch als Voicemail über Facebook, das geht glaube ich auch. Oder schreibt es einfach schriftlich, das lese ich dann auch gerne vor, wenn der ein oder andere was zu sagen hat hier zu 5 Jahren Wölferadio, dann hier auf diesem Sender. Und ja, wir sind natürlich mit Wölferadio Arena Live auch wieder für euch da. Am Samstag, Spiel gegen Leipzig, da werden dann Jan Schildwächter und Pierlet Barski für euch am Mikrofon sitzen aus der Volkswagen Arena und euch das Spiel dann näher bringen durch die grün-weiße Brille, wie gewohnt. Und dann können wir wieder mitfiebern, zumindest an den Radiogeräten, Anführungsstrichen, ist ja ein Internet-Livestream. Ich sage mal Radiogeräten, weil es sich so schön nostalgisch anhört. Aber in dem Fall ist es tatsächlich das, ja, Internet. Und da könnt ihr auch über die App oder auch über wölferadio.de, über die Homepage, dann euch reinklicken und euch das Ganze anhören. Der VfL Podcast ist mal wieder vorbei für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Einschalten. Hoffentlich dann auch mit 3 Punkten am Samstag gegen Leipzig. Ihr werdet es hören, wie gesagt, dann auch bei Wölferadio Arena Live. Und was ich eben gesagt habe zum Jubiläum, gilt natürlich auch so, wer hier gern mal zu Gast sein möchte, wer hier gern mal was schreiben möchte oder was sagen möchte über die Sendung, wie ihr es findet, immer her damit, immer her mit eurer Meinung, immer her auch mit euren Beiträgen, wenn ihr gerne mal was loswerden möchtet. Alles kein Problem, das kriegen wir hier schon hin. Und ja, dann wisst ihr, was ich sage am Ende. Bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du. Immer nur du. Immer nur du. Nur der VfL. Wir springen, wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Nur der VfL. Nur der VfL. Nur der VfL. Nur der VfL.